Politischer Ekel. In einem Interview mussten Versuchspersonen Fragen zu politischen Themen beantworten und dabei üble Gerüche ertragen. Das hatte Einfluss auf ihre Antworten. So verurteilten sie beispielsweise die Gleichstellung der Homo-Ehe häufiger als die Vergleichsgruppe im frisch gelüfteten Raum. Derartige Versuche sind zwar mit Vorsicht zu genießen, weil der kurzfristige Einfluss von Gerüchen auf moralische Überzeugungen nicht so stabil ist wie etwa der Einfluss langfristiger Charaktermerkmale. Die Ergebnisse mehrerer Untersuchungen deuten aber in dieselbe Richtung. In einem anderen Experiment bekamen die Personen Wasser zu trinken, in das die Forscher zuvor Schwedenbitter geträufelt hatten, eine Spirituose, die geschmacklich eher an alte Arzneimittel als an einen Kräuterlikör erinnert. Auch diese Testpersonen gaben strengere Urteile ab als die Vergleichsgruppe, die Limonade getrunken hatte. Die Interpretation der Forschergruppe, zu der auch der Philosoph Jesse Prince gehört, lautet: Ekel macht uns moralisch strenger. Bei genauer Betrachtung verändert Ekel aber kaum die drei großen Fs, also Fürsorge, Fairness und Freiheit, die zusammen im Mittelpunkt vieler westlicher Ethiken stehen. Ekel macht uns nicht allgemein moralisch strenger, sondern er macht uns konservativer, vor allem wenn es um Sexualität und andere Reinheitsthemen geht. Noch aussagekräftiger sind Experimente, bei denen man die dauerhafte Ekeldisposition untersucht und sie mit den politischen Einstellungen abgleicht. So zeigen Messungen an der Haut von Versuchspersonen, die abstoßende Bilder sehen, dass die Fingerspitzen bei Ekel automatisch etwas mehr transpirieren. An der Stärke der Schweißbildung kann man dann die Einstellung der Versuchspersonen zu Reinheitsthemen wie Sex vor der Ehe verlässlich vorhersagen. Bei Fragen zu Waffenbesitz oder Welthandel funktioniert das nicht. Eine starke Ekelneigung führt oft zu rigiden Urteilen über Sex, Tod und Leben. Je stärker sie ausfällt, desto konservativer ist eine Person. Und je konservativer jemand ist, desto wichtiger ist ihm das Prinzip Reinheit und desto unnatürlicher und verachtungswürdiger erscheinen ihm Prostitution, Sterbehilfe oder Homosexualität. Ekel macht Menschen außerdem zu Traditionalisten. So begegnen Konservative dem Neuen ganz allgemein mit Misstrauen. Sie reagieren selten positiv auf überraschende Stimuli. Das zeigt sich an ihren eigenen Aussagen genauso wie an ihren messbaren Körperreaktionen. Stattdessen wollen sie lieber Ordnung und Vertrautheit im Leben. Die Ekeldisposition ist dabei ein besserer Indikator, um Wahlverhalten vorherzusagen, als klassische Merkmale wie die Auffassung über Steuerpolitik.